müssen. Thema. Heute die Mathematik im Jenseits der Kultur. Die Rede von Hans Magnus Enzensberger beim Weltkongress der Mathematiker in Berlin. Mit Mathematik können Sie mich jagen. Eine Qual. Schon in der Schule. Keine Ahnung, wie ich damals durchs Abitur gekommen bin. Ein Albtraum. Völlig unbegabt, wie ich nun mal bin. Die Mehrwertsteuer kriege ich gerade noch hin. Mit dem Taschenrechner. Alles andere ist mir zu hoch. Mathematische Formeln. Das ist Gift für mich, da schalte ich einfach ab. Solche Beteuerung hört man alle Tage. Durchaus intelligente, gebildete Leute bringen sie routiniert vor, mit einer sonderbaren Mischung aus Trotz und Stolz. Sie erwarten verständnisvolle Zuhörer und an denen fehlt es nicht. Ein allgemeiner Konsens hat sich herausgebildet, der stillschweigend aber massiv die Haltung zur Mathematik bestimmt. Dass ihr Ausschluss aus der Sphäre der Kultur einer Art von intellektueller Kastration gleichkommt, scheint niemanden zu stören. Wesentlich seltener trifft man Leute, die mit ähnlicher Emphase behaupten, es bereite ihnen schon der Gedanke, einen Roman zu lesen, ein Bild zu betrachten oder ins Kino zu gehen, unüberwindliche Qualen. Seit dem Abitur hätten sie jede Berührung mit den Künsten gleich welcher Art peinlich vermieden, an frühere Erfahrungen mit der Literatur oder der Malerei möchten sie lieber nicht erinnert werden. Und so gut wie nie hört man Bannflüche auf die Musik. Gewiss gibt es Leute, die möglicherweise nicht zu Unrecht behaupten, sie seien unmusikalisch. Der eine singt eher laut und falsch. Der andere spielt kein Instrument und die wenigsten Zuhörer eilen mit der Partitur unter dem Arm ins Konzert. Aber wer würde im Ernst behaupten, er kenne keine Lieder? Die Fähigkeit, Musik zu machen und zu hören, ist genetisch verankert. Sie gehört zu den anthropologischen Universalien. Ganz genauso verhält es sich selbstverständlich mit den mathematischen Fähigkeiten. Wir stehen vor einem Rätsel. Woher kommt es, dass die Mathematik in unserer Zivilisation so etwas wie ein blinder Fleck geblieben ist, ein exterritoriales Gebiet, in dem sich nur wenige Eingeweihte verschanzt haben? Bekanntlich ist die Ignoranz eine Himmelsmacht von unbesiegbarer Stärke. Die meisten Menschen sind vermutlich überzeugt davon, dass es sich ganz gut ohne mathematische Kenntnisse leben lässt und dass diese Wissenschaft unwichtig genug ist, um sie den Wissenschaftlern zu überlassen. Viele hegen sogar den Verdacht, dass es sich dabei um eine brotlose Kunst handelt, deren Nutzen keineswegs auf der Hand liegt. In diesem Irrtum dürfen Sie sich bestärkt fühlen durch die Ansichten mancher Mathematiker, die mit starken Worten die Reinheit ihres Schaffens verteidigen. Unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten hätten es nicht nur Ovid und Bach schwer gehabt, sondern auch Pythagoras und Cantor. Ihre Arbeit würde kaum jene 15% sofortiger Rendite abgeworfen haben, die heute unter dem Banner des Shareholder Values als Richtmaß gelten. Freilich wären die allermeisten menschlichen Tätigkeiten unter diesem Gesichtspunkt hinfällig. Nebenbei bemerkt, gehört die mathematische Forschung zu den preiswertesten Kulturleistungen. Während der neue Teilchenbeschleuniger des Genfer CERN auf 4 bis 5 Milliarden veranschlagt wird, nimmt das Max-Planck-Institut für reine Mathematik in Bonn, ein Forschungszentrum von Weltruf, nur 0,3% vom Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft in Anspruch. Große Mathematiker wie Galois oder Abel waren Zeit ihres Lebens bettelarm. Billigere Genies dürften schwer zu finden sein. Die unvermutete Brauchbarkeit mathematischer Modelle hat etwas Verblüffendes. Es ist keineswegs klar, warum höchst präzise Hirngespinste die fern von aller Empirie gewissermaßen als lar pour lar erdacht worden sind, derart geeignet sind, die reale Welt, so wie sie uns gegeben ist, zu erklären und zu manipulieren. Mehr als einer hat sich gewundert über, wie es ein englischer Autor ausdrückt, über the unreasonable effectiveness of mathematics. Für gläubigere Zeiten war diese prästabilierte Harmonie kein Problem. Leibniz konnte noch in aller Ruhe behaupten, mit Hilfe der Mathematik könnten wir, ich zitiere, einen erfreulichen Einblick in die göttlichen Ideen gewinnen. Einfach deshalb, weil der Allmächtige persönlich der erste Mathematiker war. Heute tun sich die Philosophen damit erheblich schwerer. Der alte Streit zwischen Platonikern, Formalisten und Konstruktivisten scheint mit einem matten Unentschieden zu versanden. Die Mathematiker kümmern sich in ihrer Praxis kaum um solche Fragen. Eine naheliegende Erklärung, die sich allerdings bei den Hütern der Tradition keiner großen Beliebtheit erfreut, könnte man darin sehen, dass es ein und dieselben Evolutionsprozesse sind, die das Universum und unser Gehirn hervorgebracht haben, sodass ein schwaches, anthropisches Prinzip dafür sorgt, dass wir dieselben Spielregeln in der physischen Realität und in unserem Denken wiederfinden. Das allgemeine Bewusstsein ist hinter der Forschung um Jahrhunderte zurückgeblieben und man kann sogar kaltblütig feststellen, dass große Teile der Bevölkerung über den Stand der griechischen Mathematik nie hinausgekommen sind. Ein vergleichbarer Rückstand auf anderen Feldern, etwa der Medizin oder der Physik, wäre vermutlich lebensgefährlich. Auf weniger direkte Weise dürfte das auch für die Mathematik gelten, denn noch nie hat es eine Zivilisation gegeben, die bis in den Alltag hinein derart von mathematischen Methoden durchdrungen und derart von ihnen abhängig war wie die unsrige. Das kulturelle Paradox, mit dem wir es hier zu tun haben, ließe sich noch weiter zuspitzen. Man kann nämlich mit gutem Grund der Ansicht sein, dass wir in einem goldenen Zeitalter der Mathematik leben. Jedenfalls sind die zeitgenössischen Leistungen auf diesem Feld sensationell. Die bildenden Künste, die Literatur und das Theater würden bei einem Vergleich, wie ich fürchte, ziemlich schlecht abschneiden. Wahrscheinlich haben die meisten Leute nie vom Klassenzahlproblem gehört. Es handelt sich um eines der größten Rätsel der Zahlentheorie. 1801 von Gauss formuliert, konnte es nach langwierigen Vorarbeiten 1983 von Sagir und Gauss endgültig gelöst werden. Ebenso lange hat es gedauert, bis das sogenannte Klassifikationstheorem bewiesen worden ist. Dabei ging es darum, die unendliche Vielfalt der einfachen Gruppen zu ordnen, die ihren Namen völlig zu Unrecht tragen, denn sie sind verdammt komplizierter Natur. Die Fußballmeisterschaft möchte ich sehen, die mit solchen Triumphen konkurrieren könnte, von den Dokumenta-Ausstellungen und Theatertreffen der letzten Jahre ganz zu schweigen. Und trotzdem bleiben die Begeisterungsstürme des Publikums aus. Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage meiner Überlegungen angelangt wären. Und an diesem Punkt bleibt nur noch ein einziger Sündenbock übrig, nämlich unsere intellektuelle Sozialisation, vulgo die Schule. Dabei geht es nicht nur um die akute Überforderung, unter der diese Institution heute leidet. Die Versäumnisse liegen tiefer und haben ältere Wurzeln. Man kann sich fragen, ob es in den ersten 5 Jahren des Curriculums überhaupt so etwas wie einen mathematischen Unterricht gibt. Was dort gelehrt wird, hat man früher völlig zu Recht als Rechnen bezeichnet. Auch heute noch werden die Kinder jahrelang fast ausschließlich mit öden Routinen gepeinigt. Ein Verfahren, das auf die Epoche der Industrialisierung zurückgeht und inzwischen völlig veraltet ist. Bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts verlangte der Arbeitsmarkt von der Mehrzahl der Beschäftigten nur drei rudimentäre Fertigkeiten: Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Elementarschule war dazu da, notdürftig alphabetisierte Arbeitskräfte zu liefern. Das dürfte die Erklärung dafür sein, dass sich in der Schule ein rein instrumentelles Verhältnis zur Mathematik durch- und festgesetzt hat. Nun will ich nicht bestreiten, dass es sinnvoll sein kann, das Einmaleins zu beherrschen und zu wissen, wie man einfache Dreisatz- oder Bruchrechnungen ausführt. Aber mit mathematischem Denken hat das alles nichts zu tun. Es ist so, als würde man Menschen in die Musik einführen, indem man sie jahrelang Tonleitern üben lässt. Das Resultat wäre vermutlich lebenslänglicher Hass auf diese Kunst. In den höheren Schulklassen geht es meist nicht anders zu. Die analytische Geometrie wird vorwiegend als eine Sammlung von Rezepten behandelt, ebenso die Infinitesimalrechnung. Das hat zur Folge, dass man gute Noten erzielen kann, ohne eigentlich verstanden zu haben, was man tut. Dieses gute Abschneiden sei jedem Abiturienten gegönnt, umso mehr, da er auf Lehrplan und Methode nicht den geringsten Einfluss hat. Nur darf man sich nicht darüber wundern, dass ein solcher Unterricht letzten Endes den mathematischen Analphabetismus fördert. Seinen funktionellen Sinn hat er ohnehin längst verloren, weil sich die Standards des Arbeitsmarkts und der Technik in den letzten Jahrzehnten entscheidend verändert haben. Kein 16-Jähriger wird einsehen, warum er sich mit langweiligen Routineberechnungen abgeben soll, die jeder Kaufhaustaschenrechner rascher und besser erledigen kann. Aber der übliche Mathematikunterricht langweilt nicht nur, er unterfordert vor allem die Intelligenz der Schüler. Es scheint eine fixe Idee der Pädagogik zu sein, dass Kinder nicht in der Lage sind, abstrakt zu denken. Das ist aber ein reiner Köhlerglauben. Er ist das Gegenteil richtig. Der Begriff des unendlichen Großen und des unendlich Kleinen beispielsweise ist jedem 9- oder 10-Jährigen intuitiv unmittelbar zugänglich. Viele Kinder sind ausgesprochen fasziniert von der Entdeckung der Null. Was ein Grenzwert ist, kann man ihnen durchaus erklären, und der Unterschied zwischen konvergenten und divergenten Folgen leuchtet ihnen ohne weiteres ein. Viele Kinder zeigen ein spontanes Interesse an topologischen Problemen. Selbst mit elementaren Fragen der Gruppentheorie oder der Kombinatorik kann man sie amüsieren, wenn man sich ihren angeborenen Sinn für Symmetrien zunutze macht und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ist ihre Aufnahmefähigkeit für mathematische Ideen sogar größer als die der meisten Erwachsenen. Diese nämlich haben den üblichen Bildungsgang bereits hinter sich gebracht, und von den Beschädigungen, die sie dabei erlitten haben, werden sie sich in den meisten Fällen nie wieder erholen. Gut, es wäre unfair, wollte man die Mathematiklehrer allein für das Desaster verantwortlich machen. Diese bedauernswerten Menschen sind nicht nur mit den Vorgaben der Didaktiker und ihrer Moden geschlagen, sie müssen auch am Gängelband der Ministerialbürokratie operieren, die ihnen ganz brutale Lehrpläne und Lernziele vorschreibt. Vielleicht ist der Beamtenstatus daran schuld, dass der Lehrkörper, wie sich am Beispiel der sogenannten Rechtschreibreform zeigen lässt, zum vorauseilenden Gehorsam neigt. Eine gewisse Ängstlichkeit hindert viele daran, den Freiraum zu nutzen, den die faktische Unkündbarkeit ihnen eröffnet. Nun gibt es natürlich Lehrer, die sich den obsoleten Routinen, die man ihnen zumutet, widersetzen und die es fertigbringen, ihre Schüler mit den Schönheiten, Reichtümern und Herausforderungen der Mathematik bekannt zu machen, und ihre Erfolge sprechen für sich. Auch außerhalb des Bildungssystems gibt es vereinzelte Symptome, die hoffen lassen, dass der Tiefpunkt der mathematischen Ignoranz erreicht und vielleicht sogar durchschritten ist. Zunächst scheint sich an der Haltung der Wissenschaftler einiges zu ändern. Die heutige Generation von Mathematikern entspricht weniger denn je dem Klischeebild des introvertierten, weltabgewandten Eigenbrödlers. Und was den traditionellen Hochmut der Disziplin betrifft, so habe ich den Eindruck, dass er heutzutage durch einen Anflug von Ironie gebrochen ist. Mehr als früher sind sich die Mathematiker ihrer Fehlbarkeit bewusst und sie sind sich darüber im Klaren, dass ihre Kathedrale nie fertiggestellt werden wird und dass es für dieses Werk nicht einmal einen lückenlosen Bauplan geben kann. Viele sind sogar bereit, mit Nicht-Mathematikern zu reden. Dass dies zu Verständigungsschwierigkeiten führen muss, ist kein Wunder. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Dolmetscher gefunden haben, die darauf spezialisiert sind, die formale Sprache des Faches in natürliche Sprachen zu übersetzen. Das ist ein äußerst heikles, aber auch äußerst lohnendes Unterfangen. Das Risiko, dass es dabei zu modischen Verzeichnungen kommt, wie im Fall der Chaos- und der Katastrophentheorien, muss wohl in Kauf genommen werden. Auf der anderen Seite ist es ein verheißungsvolles Indiz, dass Fermats letzter Satz, ein durchaus seriöser wissenschaftlicher Thriller von Simon Singh, zu einem internationalen Bestseller geworden ist. Es ist der Versuch einer Alphabetisierung, auf den es ankäme. Ein langwieriges, aber vielversprechendes Projekt, das im zarten Alter zu beginnen hätte und unseren viel zu trägen Gehirnen ein gewisses Fitness-Training und ganz ungewohnte Lustgefühle verschaffen könnte. NDR Radio 3. In Text und Zeichen Thema hörten Sie Hans-Magnus Enzensberger mit wesentlichen Passagen der Rede, die er am 24. August beim Weltkongress der Mathematik in Berlin gehalten hat. Der Essayist und Dramatiker Enzensberger hat im vergangenen Jahr auch ein vergnügliches Mathematikbuch veröffentlicht. Titel Der Zahlenteufel, erschienen im Hansa Verlag zum Preis von 39,80 Mark.